Y'all saw on the track, yeah. BBS. BBS. Du bist Bescheid, ja. Diamantenviertel, Antwerpen. Lass uns shoppen, ey. Lass uns shoppen. Diamantenviertel, Antwerpen. Zu viel Kohle, Dicker, bin nicht mehr zu stoppen, ey. Diamantenviertel, Antwerpen. Lass uns shoppen, ey. Lass uns shoppen, lass uns shoppen. Diamantenviertel, Antwerpen. Zu viel Kohle, Dicker, bin nicht mehr zu stoppen, ey. Ich will Cash, scheiß auf deine Bitcoins. Ja, du hatest, Dicker, nur weil bei dir nicht läuft. Dicker, baller alles weg, als wär ich Robocop. Deine Bitch ist hässlich, nein, da hilft kein Photoshop. BBS, meine Uhr, meine Chain, Chain. Mach mein Film, ey, Movie 2K, K. 1000 Euro, meine Jeans, besser Lifehack. 1000 Euro für mein Lean, gib mir Hightech. Diamantenmine, kein Minecraft. Deine Bitch, flacher Arsch wie ein iPad. Ey, chill in LA, ey. Alles safe, 100k in meinem Safe, 100k. Diamantenviertel, Antwerpen. Lass uns shoppen, ey, lass uns shoppen. Diamantenviertel, Antwerpen, bist Bescheid. Zu viel Kohle, Dicker, bin nicht mehr zu stoppen, ey. Diamantenviertel, Antwerpen. Lass uns shoppen, ey, lass uns shoppen. Diamantenviertel, Antwerpen, Antwerpen. Zu viel Kohle, Dicker, bin nicht mehr zu stoppen, ey. Nicht mehr zu stoppen, ey. Nenn mich Lord Viper Max. Scharfe Glock, Dicker, kein Lasertag. Jacuzzi, bitch. Scheiß auf all die Groovy, bitch. Du bist Bescheid, ja.